Zum 15. Jahrestag des historischen Besuchs des Genossen Kim Jong-il in der Russischen Föderation wurden die Tafeln über seinen Besuch an den Wänden im Kirov-Werk und im Grabmuseum Biskaryov in der Stadt St. Petersburg, Russland angebracht. Auf den Tafeln sind die Aufschriften der Vorsitzende des Verteidigungskomitees der TVÖAK-Genosse Kim Jong-il besuchte am 7. August 2001 das Kirov-Werk. Und der Vorsitzende des Verteidigungskomitees der TVÖAK-Genosse Kim Jong-il besuchte am 7. August 2001 das Grab Biskaryov in koreanischer und russischer Sprache zu lesen. Die Tafeln wurden am 11. und 12. August vor Ort enthüllt. An der Enthüllungsfeier nahmen teil die Persönlichkeiten verschiedener Kreise in Russland, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der TVÖAK in Russland und die Mitarbeiter der TVÖAK, die in diesem Land tätig sind.